Kanonensong. John war darunter und Jim war dabei. Und George ist zerschankt geworden. Doch die Armee fragt keine, wer sei. Marschiert hinauf nach dem Norden. Soldaten wurden auf den Kanonen von Kap bis Kaufschwehar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Sieg. Johnny war der Whisky zu warm, Schinner hat ihn nie genug decken. Aber Georgie nahm beide beim Arm und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, von Kap bis Kaufschwehar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Mistig Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soll!